Fünf Tage darauf ging der Hohepriester Ananias hinab mit einigen Ältesten und einem Sprecher Tertullus, und sie machten dem Statthalter ihre Angaben gegen Paulus. Nachdem er aber herbeigeholt war, begann Tertullus die Anklage gegen ihn vorzutragen: Tiefen Frieden genießen wir durch dich, und durch deine Umsicht sind diesem Volke Verbesserungen zuteil geworden, das nehmen wir allerseits und überall mit großer Dankbarkeit hin, hochgeehrter Felix. Doch, um dich nicht weiter zu belästigen, ersuche ich dich, uns in Kürze nach deiner Geneigtheit anzuhören. Diesen Mann also haben wir kennengelernt als Verderber und Unruhestifter unter allen Juden auf dem Erdkreis und Anführer der Nazoräer-Sekte, der nun auch versucht hat, den Tempel zu entweihen. So haben wir ihn festgenommen, und wir wollten ihn nach unserem Gesetz richten. Aber der Oberst Lysias kam herunter und nahm ihn uns mit Gewalt und befahl seinen Anklägern, zu dir zu kommen, und du magst nun selbst ihn verhören und dich über das alles vergewissern, wessen wir ihn verklagen. Es schlossen sich aber auch die Juden an und bestätigten seine Angaben. Auf den Wink des Statthalters, zu reden, nahm auch Paulus das Wort: Da ich dich als vieljährigen Richter bei diesem Volke kenne, verteidige ich gutes Muts meine Sache. Wie du dich vergewissern magst, sind es erst 12 Tage, dass ich nach Jerusalem hinaufkam, um anzubeten. Und weder hat man mich im Tempel betroffen, dass ich zu jemand geredet oder einen Volksauflauf gemacht hätte, noch in den Synagogen, noch in der Stadt. Auch nichts können sie dir beweisen von den Anklagen, die sie jetzt gegen mich vorbringen. Ich bekenne dir aber dies, dass ich nach der Lehre, die sie eine Sekte nennen, so meinem angestammten Gott diene, indem ich alles glaube, was im Gesetz und in den Propheten geschrieben ist, und die Hoffnung zu Gott habe, welche auch diese selbst annehmen, dass eine Auferstehung der Gerechten und Ungerechten kommen werde. Darum bemühe ich mich auch, ein unverletztes Gewissen zu haben gegenüber von Gott und den Menschen in alle Wege. Ich kam aber nach mehreren Jahren mit Almosen für mein Volk und Opfergaben, dabei haben sie mich gefunden als einen, der sich der Reinigung unterworfen, im Tempel, nicht mit einer Volksmenge noch im Tumult. Einige Juden aber aus Asia, die müssten hier stehen und klagen, wenn sie etwas gegen mich wüssten, oder sollen diese selbst sagen, was sie für ein Vergehen herausgebracht, da ich vor dem Synedrium stand, als etwa wegen des einen Wortes, das ich vor ihnen ausrief: Um der Auferstehung der Toten willen muss ich heute bei euch zu Gericht stehen. Felix aber vertagte ihre Sache, da er recht gut wusste, um was es sich bei der Lehre handle, und sprach: Wenn der Oberst Lysias herunterkommt, will ich mich über eure Angelegenheit erkundigen, und wies den Hauptmann an, dass er in Gewahrsam gehalten werde, doch in leichter Haft, und niemand von den seinigen an Dienstleistungen gegen ihn verhindert werden solle. Einige Tage nachher aber erschien Felix mit seiner Frau Drusilla, einer Jüdin, und beschied den Paulus und hörte ihn über den Glauben an Christus Jesus. Da er aber von Gerechtigkeit und Enthaltsamkeit und dem künftigen Gerichte redete, ward dem Felix bange, und er antwortete: Für diesmal kannst du gehen, wenn ich einmal Zeit bekomme, will ich dich holen lassen, wobei er zugleich hoffte, dass er von Paulus Geld bekommen werde. Darum ließ er ihn auch öfter holen und besprach sich mit ihm. Nachdem aber 2 Jahre herumgegangen, erhielt Felix den Portius Festus zum Nachfolger, und weil Felix die Juden sich verpflichten wollte, hinterließ er den Paulus in Banden.